Es ist eine harte Zeit, jeder kämpft für sich allein. Ich will einfach nur nach oben, doch die Bullen sperren mich ein. Ich will einfach nur mal rappen und die Scheiße hier vergessen. Aber alle schauen mich an, als wäre ich Adolf Hitlers Enkel. Ihr habt alle keine Sorgen, euer Haus ist abbezahlt. Aber ich steh morgens auf und hasse jeden neuen Tag. Hasse jede neue Stunde, spür den Druck auf meiner Lunge. Kriege übel schlechte Laune und im Ghetto wird es dunkel. Meine Freunde schieben Hass, weil hier einfach nichts passiert. Aber ihr versteht das erst, wenn auch ihr den Job verliert. Wenn auch ihr so krass am Arsch seid und die Kohle nicht mehr passt. Versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, scheiß auf Knast. Der Adler auf dem Pass lässt seine Flügel langsam hängen und wird wohl oder übel in meiner Suppe enden. Ich bin ein schwarzer Schatten, ob du willst oder nicht. Ich scheiß auf deutsche Rapper, denn sie trauen sich nichts. Ein Volk, ein Rapper, ein Schlag, ein Treffer, ein Wort, ein Mord, ein Mann, ein Messer. Harter Stahl, Nachtlokal, Fleischer, Hacken, Höllenqual. Undercover, Gangster-Rap und ich sag es noch einmal. Ein Volk, ein Rapper, ein Schlag, ein Treffer, ein Wort, ein Mord, ein Mann, ein Messer. Harter Stahl, Nachtlokal, Fleischer, Hacken, Höllenqual. Vom Undercover, Gangster-Rap und Kriegsverbrecher, Trieb und eure Augen auf, Mann, ihr seid blind vor Angst. Ich bring mein Album raus und ihr steht alle hinten an. Ich bin die Next Generation mit dem Hightech-Sound. Dabei hab ich meinen Scheiß-PC bei Aldi geklaut. Ich greif mir, was ich will und wenn ich will, greif ich auch an. 1000 schwarze Ritter mit nem Kreuz auf ihrem Arm warten auf Befehl, endlich das Ghetto zu befreien. Und am 11. September ist es dann soweit. Mein Album kommt raus und deutscher Rap wird gefickt. Die Nutte liegt im Sterben und sieht helles Licht. Der Deutsche übernimmt ab sofort die Geschäfte und jagt jeden linken Ficker über die Grenze. Ich übernehme eure Stadt, denn ihr Krüppel habt versagt. Ich greife mir die Kohle und die Rechnung ist bezahlt. Jetzt wird nicht mehr gedanced, sondern artig salutiert und stramm in Reihe und Glied in Berlin einmarschiert. Ein Volk, ein Rapper, ein Schlag, ein Treffer, ein Wort, ein Mord, ein Mann, ein Messer. Harter Stahl, Nachtlokal, Fleischer, Hacken, Höllenqual. Undercover, Gangster-Rap und ich sag es noch einmal. Ein Volk, ein Rapper, ein Schlag, ein Treffer, ein Wort, ein Mord, ein Mann, ein Messer. Harter Stahl, Nachtlokal, Fleischer, Hacken, Höllenqual. Vom Undercover, Gangster-Rap und Kriegsverbrecher, Tribunal. Ich hasse eure Öko-Rapper und auch jeden Rasterkopf, denn ich bin ein Gangster, der gerne jeden Bastard boxt. Scheiß auf eure Lieder, ich breche eure Kiefer. Ich schlag euch mit dem Mic und ihr Krüppel rappt nie wieder. Scheiß auf Keep It Real, ich will gewinnen, wenn ich spiel. Ich kenne keine Player, aber Schläger kenn ich viel. Du kriegst den Basie an den Kopf, wenn du die Schulden nicht bezahlst. Es ist ein harter Job, man steht mit einem Bein im Grab. Jedes Wort, das ich hier sage, ist ein Spiegelbild der Straße. Ich schieß dir in die Lungen und du schnappst wie ein Karpfen. Ich bin dir überlegen wie ein großer weißer Hai. Nemo kommt ins Ghetto und es gibt ne Schießerei. Mein Phaeton ist gepanzert, genauso wie bei Haider. Aber fick dich nicht das Geld, Mann, dann ficken dich die Neider. Ich scheiß auf jeden Hater, die Besten sterben jung. Von der Straße auf den Friedhof bleibt es nur ein kleiner Sprung. Ein Volk, ein Rapper, ein Schlag, ein Treffer, ein Wort, ein Mord, ein Mann, ein Messer. Harter Stahl, Nachtlokal, Fleischer, Hacken, Höllenqual. Undercover, Gangster-Rap und ich sag es noch einmal. Ein Volk, ein Rapper, ein Schlag, ein Treffer, ein Wort, ein Mord, ein Mann, ein Messer. Harter Stahl, Nachtlokal, Fleischer, Hacken, Höllenqual. Vom Undercover, Gangster-Rap und Kriegsverbrecher, Tribunal, hier. Yeah.